kann kein Zweifel spüren. Ich kann kein Zweifel spüren. Zweifel stören, auf dein Wort, auf dein Wort herzuhören. Ich kann kein Zweifel stören, ich kann kein Zweifel stören, auf dein Wort hör, auf dein Wort. Wünschten Ort.